die schwarze Sonnennemesis. Ich bin dein Feind, komme wieder aus der Hölle und verdeck den Sonnenschein. Schwarze Sonnennemesis, meine Kraft, sie steigt empor. Ich zerstöre all dein Glück, darauf geb ich dir mein Wort. Die schwarze Sonnennemesis, ich bin dein Feind, komme wieder aus der Hölle und verdeck den Sonnenschein. Schwarze Sonnennemesis, meine Kraft, sie steigt empor. Ich zerstöre all dein Glück, darauf geb ich dir mein Wort. Es fällt mir niemals leicht, einem der Menschen zu vergeben. Und ich lebe mit dem Zwang, diesen Menschen zu zersägen. Doch ich halte mich noch zurück, bleibe getarnt unter der Masse, bis ich den Entschluss fasse, meine Maske abzulegen. Vielleicht ist es auch der Fehler, den Dämon zu unterdrücken. Doch ich weiß, was er anrichtet, habe selber Angst davor, in diesen Zustand zu verfallen. Die meisten der Menschen, sie wissen nicht, was sie erwartet. Ich komme im Rausch und ich jage den Schrecken dir in deine Knochen. Das Flehen und Hoffen wird niemals gehört bei mir finden. Die Leute verschwinden von der Bildfläche, einer nach dem anderen. Bis auf den letzten werde ich die Straßen säubern. Sie landen zerstückelt und zerhackt auf meinem Friedhof, den ich tief im Wald errichte. Ich flüchte mich in meine eigene kranke Welt, wie ein Fremdkörper, der sich auf der Erde nicht heimisch fühlt. Das Licht einer schwarzen Sonne lodert in mir, bis die Geburt nach der Wiedergeburt mein Verlangen stellt. Schwarze Sonnennemesis, ich bin dein Feind, komme wieder aus der Hölle und verdeck den Sonnenschein. Schwarze Sonnennemesis, meine Kraft, sie steigt empor. Ich zerstöre all dein Glück, darauf geb ich dir mein Wort. Die schwarze Sonnennemesis, ich bin dein Feind, komme wieder aus der Hölle und verdeck den Sonnenschein. Schwarze Sonnennemesis, meine Kraft, sie steigt empor. Ich zerstöre all dein Glück, darauf geb ich dir mein Wort. Ist dir mein Wort, ist dir mein Wort, ist dir mein Wort, ist dir mein Wort.